Okay, gut. Schön. Guten Abend, ich bin Nuran Afsi, ich bin die diensthabende Ärztin in dieser Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, sicher, ja. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen zu Ihrer Person stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, sicher. Ja, wie heißen Sie denn? Ich heiße Frank Pfeiffer. Frank Pfeiffer. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen, Nachnamen buchstabieren? Den Na, Nachnamen nur PF, Nachnamen. also Vorname ist Frank, Frank, Ja. und der Familienname ist Pfeiffer, PF, Ja. EI, Doppel FER. Mit Doppel-F. Genau. Okay. Herr Pfeiffer, wie alt sind Sie? Ich bin 35. 35. Und wann genau sind Sie geboren? Am 14.09.87. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Oh, ich bin 1,84 Meter und wiege zurzeit so 92 Kilo. 92. 92, ja. Ja. Herr Pfeiffer, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, klar. Und was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin Kaufmann. Ich habe das Geschäft von meinen Eltern übernommen. Wir haben ein Modegeschäft und da Sehr schön. mache ich jetzt alles. Was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, wissen Sie, ich habe so heftige Schmerzen in meinem rechten Bein und zwar im Unterschenkel. Und diese Schmerzen, die strahlen so bis in die Kniekehle rein. Und das ist alles auch ein bisschen angeschwollen. Und die Haut ist etwas gerötet. Und es fühlt sich ganz merkwürdig an. Also so das, als ob das so aufgeblasen wäre, so ein bisschen Spannung da drauf ist in dem Unterschenkel. Sie haben im rechten Unterschenkel heftige Schmerzen. Seit wann Ja, haben ja, Sie ja. diese? Ja, wobei die Schmerzen sind gar nicht so stark, aber so dieses Spannungsgefühl, das fühlt sich so unangenehm an. Herr Pfeiffer, seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, das hat angefangen vor 2 Tagen. Erst war das nur ein bisschen und jetzt ist es eigentlich immer mehr geworden. Ja, gibt es irgendwelche Auslöser für diese Schmerzen? Könnte es sein, dass Sie sich verletzt haben? Nein, nein, ich habe mich nicht gestoßen oder irgendwie sowas. Nein, nein. Ich bin auf der Rückreise gewesen aus dem Urlaub und ich fühle mich auch so ein bisschen erkältet. Die Klimaanlage war im Auto an, es war ja so sonnig. Und dann hatten wir eine lange Rückfahrt, hatten auch ein bisschen Staus und dann fing das nach 2 Tagen mit einmal, hatte ich das Gefühl, dass ich da diese Schmerzen habe. Und erkältet bin ich jetzt eben auch. Ich muss also ständig Nase putzen und habe so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, ich verstehe. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, also besser ist es eigentlich, wenn ich die Beine ein bisschen hochlege. Aber ich muss ja den ganzen Tag im Geschäft stehen und arbeiten. Das kann ich mir gar nicht erlauben. Und das ist aber irgendwie nicht so gut. Sie haben gesagt, dass die Schmerzen strahlen, Die Schmerzen strahlen bis in die Kniekehle. Ja. Kniekehle. Okay. Ist ihr Bein geschwollen? Ja. Geschwollen auch. Ja, das spannt eben so, ne? Ja, Sie haben gesagt, gerötet. Keine Verletzung. Sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg? Nein, die sind ständig eigentlich. Dauerhaft. Haben Sie etwas probiert, um die Schmerzen zu lindern, außer hochlegen? Ich hab dann halt meine Schmerztablette genommen, aber das hat irgendwie nichts geändert. Welches Medikament haben Sie eingenommen? Ja, ich habe Ibuprofen genommen. Aber das hat Ihnen nicht geholfen. Nein, das hat vielleicht so ein bisschen diese Erkältungssymptome weggenommen, aber das Bein hat genauso wehgetan. Okay. Haben Sie früher schon einmal diese Schmerzen gehabt? So genau so noch nie, nein. Noch nie. Waren Sie wegen dieser Schmerzen beim anderen Arzt? Nein, ich bin jetzt direkt zu Ihnen gekommen, weil das mir doch ein bisschen unheimlich war. Ja. Fühlt es sich warm an? Fühlt es warm an, Ihr Bein? Ob mein Bein fühlt sich, doch ja, das fühlt sich warm an, das ist richtig, ja. Okay, haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Also ich habe das tatsächlich jetzt gemerkt, aber ich habe das auf diese Erkältung zurückgeschoben. Also ich fühle mich schwitzig in der Nacht, ja. Erkältung. Ist Ihnen übel? Jetzt? Also richtig übel nicht, aber ich habe eigentlich seit 2 Tagen nicht so richtig viel Appetit zum Essen. Also, aber das liegt vielleicht auch an dieser Schnupfengeschichte. Okay. Herr Pfeiffer, ich habe vergessen zu fragen, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht Schmerz ist? Ein unerträglicher Schmerz ist. Ach, unerträglich ist das hier nicht, aber unangenehm ist das. Ich würde vielleicht so in der Mitte sagen, bei 5 oder so. 5, 6. Okay. Wie können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind sie eher stechend, drückend? Ja, also drückend auf alle Fälle, weil dieses Spannungsgefühl ist eigentlich so unangenehm und ein bisschen brennend vielleicht. Okay. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Nein. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Schüttelgang? Nein. Haben Sie Luftnot? Luftnot? Nein. Also jetzt ein bisschen durch diesen Schnupfen halt, ne? Und das habe ich ziemlich häufig. Ich habe also so ein bisschen chronisch so Nebenhöhlenentzündungen. Ne? Mhm. Und da habe ich das schnell mal, dass ich halt, also halt nicht gut Luft kriege durch die Nase. So, ne? Ja. Okay, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, also bekannt ist, dass ich so eine Glutenunverträglichkeit habe. Das haben wir vor 3 Jahren rausgefunden. Dann habe ich eine Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto, ne? Und eben diese Nebenhöhlengeschichte. Und weil ich eben im Beruf so viel stehe, Diese Hashimoto-Thyreoiditis, seit wann haben Sie? ja, das hat man vor 5 Jahren festgestellt. Vor 5 Jahren. Gibt es noch irgendwelche Erkrankungen? Ja, ich habe ein bisschen Probleme so mit Krampfadern, dadurch, dass ich den ganzen Tag halt viel stehe bei der Arbeit, ne? Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nein, operiert wurde ich noch nie. Nein, wenn ich so zurück überlege, nein, nein, ich habe noch nie eine Operation gehabt. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Ja, ich nehme natürlich Eutirox ein wegen der Schilddrüse, ne? Ja. In welcher Dosierung nehmen Sie? Das ist Eutirox 100, dann nehme ich eine morgens. Und dann, wie gesagt, Ibuprofen oder auch mal Aspirin, wenn ich Kopfschmerzen habe Bei oder Bedarf. bei Bedarf, genau. Und genauso, wenn ich also sehr große Probleme habe mit den Nebenhöhlen, dann nehme ich halt Gelomethol-Kapseln. Könnten Sie bitte wiederholen? Ja, das sind so Gelomethol-Kapseln. Die sind gegen so Nebenhöhlenverschleimung. Die lösen da so ein bisschen die Entzündung. Okay. Reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente, Lebensmittel? Ja, wie gesagt, Gluten, also, ne, Ja, auch also sehr, ja. normale Mehlgeschichten darf ich halt nicht essen. Da muss ich aufpassen. Und da habe ich halt Bauchschmerzen und krieg Durchfall. Und ich habe eine Allergie auf Novalgien. Das darf ich nicht nehmen. Novalgin-Allergie. Wie Genau. äußert sich das? Ja, da kriege ich. Also auf der einen Seite kriege ich einen Ausschlag, also dass ich so rote Pickelchen kriege. Und ich habe auch dann Probleme mit der Luft. Ne? Dann kriege ich so ein bisschen Atemnot. Okay. Sind Sie gegen Coronavirus und Kinderkrankheiten geimpft? Ja, also eigentlich habe ich alle Impfungen, die man so haben muss. Und gegen Corona bin ich auch dreimal geimpft, ja. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben eine lange Reise gemacht. Genau, ja. Ja, wie weit war es? Ja, Ja, wir waren 7 Stunden unterwegs im Auto. Herr Pfeiffer, rauchen Sie? Oh, nicht mehr. Seit 5 Jahren bin ich Nichtraucher. Seit 5 Jahren. Sie rauchen nicht. Früher, wie viel Zigarette haben Ja, Sie? ich habe nie so furchtbar viel geraucht. Ich habe so von 20 bis 30, da habe ich immer mal so ein halbes Päckchen am Tag geraucht, aber auch nicht so viel. Trinken Sie Alkohol? Ja, eigentlich trinke ich abends gerne ein Glas Wein, ja. Ein Glas Wein jeden Abend. Ja, ziemlich regelmäßig, fast jeden Abend, würde ich Ja, sagen, aus ja. meiner ärztlichen Sicht ist es zu viel. Ach, aber es ist ein guter Wein und da, also mir bekommt das gut. Das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen oder hatten Sie früher mit den Drogen Kontakt mit den Drogen? Ja, in meiner Jugend, da habe ich mal für eine Weile ein bisschen Haschisch geraucht. Aber das war nur eine ganz kurze Episode. Ja. Herr Pfeiffer, gibt es irgendwelche Erkrankungen in Ihrer näheren Familie? Ich meine Eltern, Geschwister, Kinder. Also mein Vater, der ist jetzt vor gar nicht so langer Zeit operiert worden, der hat Darmkrebs und hat jetzt einen künstlichen Ausgang bekommen, aber der scheint die Operation ganz gut überstanden zu haben. Wir hoffen alle, dass es ihm jetzt weiter gut geht. Ihre Mutter? Meine Mutter ist eigentlich relativ gesund. Die hat ein bisschen Kniegelenksprobleme, aber sonst ist die fit. Haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich gar nicht. Und haben Sie Kinder? Einen Sohn habe ich. Ist der gesund? Der ist gesund, ja, ja. Leben Sie mit Ihrer Frau zusammen? Ja, mit der ganzen Familie leben wir natürlich zusammen. Ja, ja, sicher. Hm. Und treiben Sie Sport? Ach, da habe ich nicht so viel Gelegenheit dazu. Wissen Sie, mit dem Geschäft hat man ja doch viel zu tun. Wenn ich mal Zeit habe, fahre ich mal ein bisschen Fahrrad, aber eigentlich kann ich nicht sagen, dass ich regelmäßig Sport treibe. Herr Pfeiffer, ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Naja, ich möchte jetzt natürlich ganz gerne wissen, was man gegen diese Schmerzen da tun kann und wo das herkommt. Aber und vor allen Dingen möchte ich auch wissen, wann ich wieder los kann. Wissen Sie, ich muss ja morgen wieder im Laden stehen, ne? Herr Pfeiffer, ich verstehe, dass Sie schnellstmöglich die Ursache Ihrer Schmerzen wissen möchten. Aber Herr Pfeiffer, als Erste, wir haben immer drei Schritte, um eine Diagnose stellen zu können. Zuerst Anamnesegespräch, danach körperliche Untersuchung und schließlich operative Diagnostik. Bisher haben wir nur das Anamnesegespräch beendet. Wir haben also noch zwei Schritte vor uns. Nach bisherigen Angaben gehe ich von einer Thrombose. Ist das gefährlich? Thrombose in Ihrem Bein. Das muss unbedingt behandelt werden. Was kann man denn da machen? Das ist jetzt nur ein Verdacht. Es muss noch bestätigt werden. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen, danach bei Ihnen Blut abnehmen und manche operative Diagnostik veranlassen. Okay. Und ich werde mit meiner Oberärztin sprechen, wie wir weiter vorgehen. Und danach ich werde Sie rechtzeitig informieren, was zu tun ist. Ja, okay, das klingt vernünftig. Ja, gut, danke schön. Bitte schön. Haben Kollegen andere Fragen? Meine Seite hat keine Frage. Aber ich höre jetzt gerade, Herr Günther, Sie sind erkältet, ne? Ja, Covid. Ehrlich? Oh nein. Ja. Alle Freunde haben Covid und ich keine Covid-Erkältung gehabt. Und ich hoffe, dass ich eine Covid erkältet und danach jetzt momentan. Gute Besserung. Ja, aber seit wann haben Sie sich getestet? Heute Morgen. Und der war positiv? Aber, Herr Gündes, Ihr Test war positiv heute? Ja, Test positiv. Heute, ich habe einen Test durchgeführt und positiv Covid. Okay. Ja, dann passen Sie gut auf sich auf, ne? Das ist ein dummes Ding, dieser Infekt. Und jetzt sind Sie schön isoliert. Sind in der Familie, ist noch jemand krank? Ja, alles Covid. Alle sind krank. Oh, nein. Ach Gott, ja. Und jetzt leben Sie von Konservendosen oder wie? Haben Sie irgendjemand, der Sie versorgt? Nein. Der einkauft für Sie oder so? Jetzt momentan haben wir keine Einkäufe gekauft. Oh, das ist schlecht. Ja. Jetzt, heute und morgen was gemacht haben wir machen, werden wir machen, ich weiß nicht, aber heute und morgen kein Problem. Naja, gut, okay. Ja, aber Ihre Kinder wohnen noch ein bisschen weiter weg. Sind die denn auch krank? Ja, krank, aber Covid-Test negativ. Okay. Symptome haben gleich Covid. Ach so, oh ja. Dann kann es natürlich auch mal sein, dass der Test einfach nicht richtig anschlägt, ne? Oh, ist das doof, ja. Also, sind Sie denn geimpft? Ja, dreimal geimpft. Dreimal geimpft, eine trotzdem. Termin, ja, aber Termin bekommen, vierte. Aber ich habe einen Termin, vierte Impfung, Covid. Ja, die kriegen Sie jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Nicht jetzt momentan, Covid. Ich bin. Also ich denke, die machen das dann nicht, ne? Wenn man krank war, dann ja. Warten die jetzt nochmal 6 Wochen oder so, bis man wieder geimpft werden kann. Ja. Ja. Aber dann haben sie auf alle Fälle diese neue Variante wahrscheinlich, ne? Ach Mann, wie doof. Also, ja, ich habe eigentlich große Sorge, weil ich denke, dass überall Leute rumlaufen, die eigentlich positiv sind und die das einfach nicht checken und trotzdem einkaufen gehen und was weiß ich, unter Leute gehen. Ne? Hast du das Gespräch anfangen? Können wir anfangen? Okay. Ja. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich möchte einen neuen Patienten vorstellen, darf ich? Ja, natürlich, ja. Frank Pfeiffer ist ein 35-jähriger Patient. Er ist 1,84 Meter groß und 92 Kilo schwer. Er stellte sich wegen seit 2 Tagen bestehender, akut aufgetretener, zunehmender, brennender, milder, 5-6 auf einer 10er Schmerzskala, Unterschenkelschmerzen rechts vor. Des Weiteren klagte der Patient über Spannungsgefühl, Schwellung, Überwärmung in betroffenen Bereich. Die Schmerzen würden beim Hochlegen nachlassen. Und unter Einnahme von Ibuprofen zeigte sich keine Besserung. Und die Schmerzen seien andauernd. Und früher habe er noch nie ähnliche Beschwerden, ähnliche Schmerzen gehabt. Die vegetative Anamnese war bis auf Inappetenz, Nachweis derzeitige Erkältung bedingte Nachtschweiß war die vegetative Anamnese unauffällig. An Vorerkrankungen nannte der Patient vor 3 Jahren diagnostizierte Glutenentropathie und vor 5 Jahren. Wie heißt das noch? Zöliakie. Ja, genau. Zöliakie. Und vor 5 Jahren seit 5 Jahren bestehende Hashimoto-Thyroiditis. Außerdem ist Varizen Krampfader. Ja, Varizen, ja. Varizen zu erwähnen. Er sei noch nie operiert worden. Er nehme Eltroxin 100 Milligramm eine morgens, Ibuprofen bei Bedarf und Gelomethol Kapsel gegen Sinusitis. Sinusitis ein. Glutenallergie, Glutenunverträglichkeit und Novalgin-Allergie seien bei ihm bekannt. Glutenallergie äußere sich mit Diarrhö. Novalgin-Allergie äußere sich mit Exanthem und Dyspnoe. Sehr gut. Er sei gegen Coronavirus vollständig geimpft. Eine 7 Stunden dauernde oder gedauerte Reise, passt schon. Dauernde Reise sei bekannt. Nikotin jetzt gerade in letzter Zeit oder wie? In letzter Zeit, ja. Ah ja, okay. Er sei nicht, seit 5 Jahren sei er nicht Raucherin, aber früher er habe sechs Package Years geraucht. Ungefähr 6 Package Years. Alkoholkonsum wurde täglich mit einem Glas Wein bejaht. Drogenabusus wurde verneint, aber im Jugendalter habe er einmal Haschisch probiert. In der Familienanamnese ergaben sich operierte Kolonkarzinom bei dem Vater. Und er habe jetzt Anuspirata. Probleme bei der Mutter. Ja, also keine Grunderkrankung. Er habe ein gesunder Sohn. Er lebe mit seiner Familie zusammen. Er treibe keinen Sport. Die anamnestische Angaben, die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine tiefe Venenthrombose hin. Dafür spricht Rötung, Überwärmung, Schwellung einseitig Unterschenkelschmerzen und auch die Immobilisierung, ne, durch 7 Stunden Autofahrt, ne? Ja, lange dauerte Reise ist ein Risiko für diese Thrombose. Ja, was wäre denn differenzialdiagnostisch möglich? Als differenzialdiagnostisch kommen Thrombophlebitis, peripherik arterielle Venen, peripherik arterielle Perfus Krankheit und eigentlich ja das ja nur ja da, das Alter die Alter die Alter das Alter Patienten, das Alter das das mhm. Alter des Patienten passt nicht, da nicht so richtig dazu. Nicht ne? Entsprechend für ja, eine genau. Peripher arterielle Perfluss-Krankheit. Ja, nur. Was könnte es denn noch sein? Was könnte es denn unter Umständen noch sein? Erysipel. Ja. Genau. Thrombophlebitis oder Erysipel. Sehr gut. Okay. Gut. Was machen Sie denn mit dem Patienten jetzt diagnostisch? Diagnostisch. Duplex sonografi, ja, farbkodierte duplex sonografi. Aber machen Sie denn auch vorher, machen Sie ja körperlich Untersuchung? Schritt für Schritt, ja. Zuerst würde ich gerne körperlich untersuchen. Beim Körper, worauf gucken Sie denn da besonders? Bei der körperlichen Untersuchung achte ich Pulse seitengleich, Pulsen. Welche Pulse? Arteria dorsalis pedis und Arteria tibialis posterior. Sehr gut, okay. Worauf gucken Sie noch? Die Thrombosezeichen. Die Thrombose. Welche kennen Sie da? Welche Thrombosezeichen kennen Sie? Pommers, Paya und Pommers, Paya und noch ein. Maya gibt es noch. Maya. Pommers, ja. Paya und Maya. Ja. Paya, Hohmann und Maya, genau. Ja. Und was machen Sie da besonders? Wo haben Sie was? Wie funktionieren die? Ja, ich habe die Frage nicht gut verstanden. Könnten Sie bitte diese 3 Zeichen? Worauf achten Sie dabei? Diese Schmerzen beim Druck. Ja, Fußsohlendruckschmerz? Ja. Schmerz. Ja. Ja. Dann wo dürfen Sie noch drücken und es muss wehtun? Humanization, wenn ich Fußsohle bei der Extension der Fußsohle entsteht Schmerzen. In der Wade, genau, ja. Schmerzen. In der Wade, ja. Und dann haben wir noch? Wadeschmerzen, Wadedruck. Ja, Wadenkompressionsschmerz, genau, ja. Ja, okay. Gut, aber was natürlich die richtige Gewissheit gibt, ist natürlich die Farb, was Sie schon gesagt haben am Anfang, die Farbduplex-Sonographie, ne? Ja. Ja. Während diese farbkodierte Sonographie fehlende oder weniger Komprimierbarkeit ist ein Nachweis für eine genau. Thrombose. Ganz genau. Was machen Sie denn labortechnisch? Bei der Laboruntersuchung würde ich gerne Gerinnungsparameter, Entzündungsparameter, CRP, also CRP, BCG, INR. Und was vor allen Dingen? Wie bitte? Was würden Sie vor allen Dingen bestimmen? D-Dimer. Ja, genau. D-Dimer. Alles gut. Ja, genau. Okay. Ja, wenn sich jetzt tatsächlich Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt, was machen Sie denn dann mit dem Patienten? Mit niedrige moleküläre Heparin. Genau. Enoxaparin, wie Enoxaparin, können wir Antikoagulantherapie mit genau. Niedriger moleküläre Heparin muss eingeleitet werden. Genau. Und bei der Entlastung die Therapie muss mit einer oral Antikoagulant fortsetzen werden. Genau, ja. Bei diesem Patient würde ich gern drei bis antikoagulieren, ja? Ja, drei bis sechs Monaten oral Antikoagulant fortführen. Gut, und was machen Sie noch außer der Antikoagulation? Jetzt noch ziemlich akut. Was machen Sie noch? Kompression. Genau, Kompression. Von wo bis wo? Ja. Kompression-Therapie mit Verband. Jetzt erstmal mit dem Verband, genau. Und von wo bis wo geht der Verband? Unterschenkel. Bis ganz hoch. Bis Oberschenkel. Bis die Leiste, genau, ja. Und auch den Strumpf nachher? Nachher wird ein Strumpf angepasst? Ja. Nachher sollen wir mit einem Strumpf komprimieren, ja. Wie lange soll der den Strumpf tragen? Wie lange? Mindestens 6 Monate. Ja, genau. Und bis wohin geht der Strumpf? Ja, ich habe die Frage nicht ganz gut verstanden. Ja, der hat ja gesagt, die Schmerzen strahlen bis in die Kniekehle aus. So, und bis wohin geht der Strumpf? Was trägt der für einen Strumpf? Ein Kniestrumpf oder ein Leistenstrumpf? Kniestrumpf. Nee, eigentlich muss der einen langen Strumpf haben. Ne? Eigentlich muss der einen langen Strumpf haben. A bis G. Und den soll er tatsächlich für 3 bis 6 Monate tragen. Und bevor man die Antikoagulation absetzt, und den Strumpf absetzt, müssen wir was machen? Da müssen wir die Verlaufskontrolle. Kontrollduplex, genau. Kontrollduplex Sonographie durchführen. Genau. Und wenn wir dann sehen, alles ist gut, kann der seinen Strumpf ausziehen und braucht nicht mehr zu antikoagulieren, kann man das ausschleichen. Und wir können. Ja, was geben Sie ihm? Wie bitte? Was geben Sie ihm denn dann dauerhaft für Empfehlungen? Der Patient sollte nicht immobil sein. Genau, und wenn er doch immobil ist, was soll er dann machen? Lebensveränderung, Gewichtsabnahme, Sport treiben. Ja, und was soll er denn machen, wenn er wieder lange Zeit im Auto sitzt oder wenn er eine lange Flugreise macht? Was würden Sie ihm da empfehlen? Ja, man muss Pause geben. Zum Beispiel, ja. Ja. Und was könnte er noch machen, sinnvollerweise? Er soll mal seine Kompressionsstrümpfe nicht wegschmeißen, ne? Ja, ja. Sondern die soll er dann anziehen, wenn er weiß, dass er lange im Auto unterwegs ist. Ne? Oder ja, wenn er eine lange Reise macht. Das ist zumindest empfehlenswert. Ja. Und er hat ja angegeben, dass er eine Varikosis hat. Die müsste man sicherlich auch dann nochmal kontrollieren, ob man da irgendwas mal operativ machen muss. Ne? Ja. Okay. Ja. Dann haben wir ja unseren Patienten schon versorgt. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was mit Herrn Pfeiffer weiter geschieht und ob sich das bestätigt, dass der wirklich eine Thrombose hat. Ne? Okay, gut. Ja, wie haben Sie sich gefühlt? Gut. Ja. Zum letzten Mal mit einem anderen Oberarzt war es. Ja. Ja. Ich denke mal, das war okay. Ja. Sprachlich, Sie sprechen nicht so ganz flüssig. Sie machen immer so ein bisschen so abgehakt. Ja. Aber man kann sie gut verstehen und sie sind auch eigentlich keine Antworten schuldig geblieben. Sie haben eigentlich alles gesagt und haben eine vollständige Wiedergabe gemacht. Und ich denke, wenn Sie so in der Prüfung drankommen, dann wird das alles gut laufen für Sie. Ne? Hoffentlich. Ja, Sie müssen, glaube ich, keine großen Sorgen haben. Ne? Gut, gut. Dann vielleicht sehen wir uns ja am Donnerstag nochmal, vielleicht gucken Sie zu oder was weiß ich. Und wenn nicht, wünsche ich Ihnen aber auf alle Fälle guten Erfolg am Samstag. Wir halten Ihnen natürlich die Daumen alle. Vielen Dank. Und lassen Sie uns wissen, was da draus geworden ist. Ja, gut. Und dann sage ich jetzt mal vor allen Dingen auch ganz wichtig, gute Besserung für Dr. Gündiz. Ja, werden Sie schnell wieder gesund. Wenn Sie selber am Donnerstag nicht machen können, also wenn Sie zu krank sind, schonen Sie sich, schicken Sie jemand anderen vor, der Ihren Job übernimmt und irgendjemand findet sich bestimmt, der für Sie das Treffen arrangiert. Ja? Werden Sie bitte, bitte schnell wieder gesund, passen Sie alle gut auf sich auf und bis Donnerstag, sage ich mal. Ja? Gut. Also, guten Abend und tschüss.